Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Armbrust. Mein Beruf ist nicht gerade alltäglich, aber immerhin alltäglicher als Astronaut, Totenmaskenbildner oder Kutscher. Die gibt es tatsächlich noch, auch wenn ich zuerst dachte, mein neuer Klient erlaube sich einen Scherz auf meine Kosten. Doch als ich auf den Kutschbock stieg, war Herr Blaser ganz und gar nicht nach Scherzen zumute. Am Wochenende lassen sich Dutzende von Menschen von mir kutschieren. Das ist ein einträgliches Geschäft, glauben Sie mir. Romantik ist wieder ein Kommen. Die jungen Paare kriegen glänzende Augen, wenn sie die Pferde und die Kutsche sehen. Ich gehöre nicht mehr ganz zu den jungen Leuten und kriege deshalb nur glänzende Äuglein, wenn ein ansprechendes Honorar in Reichweite liegt. Ich bezahle, was immer Sie verrechnen. Das klingt gut. Sie sagten am Telefon etwas von einem Mordanschlag. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Vergangene Woche wurde hier vorne in diesem Waldstück ein Mann mit einem Bolzen verletzt. Ein Bolzen? Ja, der Bolzen einer Armbrust traf ihn im Oberschenkel. Offenbar sind noch andere Romantiker im Wald unterwegs. Es wurde in den Zeitungen darüber berichtet. Die Leute lesen so etwas und sagen sich, gut, wir fahren erst wieder mit der Kutsche, wenn der Irre gefasst ist. Der Umsatz bricht ein und in ein paar Monaten bin ich pleite. Diese Tiere kosten Unterhalt. Sie möchten, dass ich herausfinde, wer hier mit der Armbrust schießt. So ist es. Bringen Sie den Kerl zur Strecke oder hinter Gitter. Das überlasse ich der Polizei. Ach, die Polizei. Die waren hier und haben alles brav aufgeschrieben, aber seither habe ich hier nirgends Polizisten gesehen. Er lud mich in der Nähe eines Kiosk ab. Ich trank einen Kaffee, der lauwarm und dünn war. Zu allem Elend gesellte sich auch noch Regen. Ich ging trotzdem tapfer auf dem breiten Weg, bis ich einer Frau begegnete, die gebückt vor einem Strauch stand und seltsame Laute von sich gab. Kudelimu, Kudelima, Obo, Mobo. Ist das ein Dialekt, den Sträucher sprechen? Sie interessieren sich für Pflanzensprachen? Gibt es denn welche? Jede Pflanze hat eine eigene Sprache. Manche unterscheiden sich wie Spanisch und Chinesisch. Andere sind miteinander verwandt. Und Sie kennen alle Sprachen, die das Grünzeug spricht. Ich versuche seit 10 Jahren ein Wörterbuch zu entwickeln. Es ist nicht einfach. Weil die Pflanzen nicht sprechen können. Die können schon sprechen, aber wir hören es nicht. Vielleicht sollten Sie den Pflanzen gescheiter Deutsch beibringen. Auf Humor reagieren Pflanzen allergisch. Das mögen sie nicht. Ich übrigens auch nicht. Das macht nichts. Haben Sie eigentlich keine Angst? Hier im Gelände soll jemand wild um sich schießen. Das interessiert mich nicht. Die Pflanzen schützen mich. Und ich schütze die Pflanzen. Leider wird dieses Gebiet von den Städtern immer häufiger bevölkert. Am Wochenende wird die Gegend zur Müllkippe. Sie zeigte auf einen Strauch, der aussah wie ein mit Borsten versehener Wischmopp und versuchte, ihn zu einem Dialog zu ermuntern. Ich ging weiter und dachte mit Schrecken daran, wie es sich anhören würde, wenn die Pflanzen tatsächlich reden würden. Da vernahm ich eine Stimme. Ein Strauch mit gelben Blüten schien zu mir zu reden. Als ich genauer hinsah, lag da ein älterer Mann. Ah, hier ist es toll. Können Sie es spüren? Was kann ich hier spüren? Die Erdvibration. Das ist gut gegen Rheuma und gegen Blutergüsse. Ich dachte schon, jemand hätte auf Sie geschossen. Geschossen? Es ist doch nicht Jagdsaison. Das kümmert Wilhelm Tell nicht. Sind Sie einer dieser Schauspieler, die in der Natur Texte üben? Es kommt ab und zu einer vorbei, redet wirres Zeugs und trägt seltsame Kleider. In der Stadt sollen Leute dafür Eintritt bezahlen. In der Stadt wird noch für viel größeren Unsinn Eintritt bezahlt. Wie aber ist es hier auf dem Land? Da kennt doch jeder jeden. Ach was. Ich zum Beispiel kenne nur ein paar Leute. Die anderen sind mir Schnuppe. Sie kennen niemanden, der eine Armbrust besitzt? Nein, nein. Aber ich kenne jemanden, der ein grünes Unterhemd besitzt. Hilft Ihnen das weiter? Ungemein. So, und jetzt möchte ich noch ein wenig die Vibrationen genießen. Gehen Sie bitte weiter. Ihre Anwesenheit dämpft alles. Er wies mir die Richtung und ich ging. Ohne auch nur einer weiteren Menschenseele zu begegnen, ging ich zurück zum Ausgangspunkt meiner Wanderung. Ich nahm den Bus und fuhr zurück in die Stadt. Im Polizeipräsidium wusste man immerhin, dass es einen Armbrustschützen gab. Vermutlich ein Unfall. Oder ein Versehen. Wenn jemand auf dem Lande vorsätzlich töten möchte, braucht er dazu keine Armbrust. Wir leben doch nicht im Mittelalter, Maloney. Eine Armbrust ist leiser als ein Gewehr, aber genauso effektiv, wenn jemand damit umgehen kann. Wir haben den Pfeil analysiert, Maloney. Unser Computer ist sich seiner Sache sicher. Der Pfeil wurde vor 12 Jahren, 10 Monaten und 24 Tagen hergestellt. Er lag mindestens 10 Jahre in einem feuchten Keller und er wurde höchstens 3-mal abgeschossen. Wir haben auch noch andere Spuren analysiert. Unter anderem fanden wir einen Kaugummi. Die DNA und der Kauabdruck gehören zu einem Mann. 24 Jahre alt. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Isst vermutlich gerne Schokolade. Und trinkt dunkles Bier. Der Mann ist vermutlich 1,73 groß. Und er ist übergewichtig, weil er zu viel Schokolade isst. Zudem ist er Kettenraucher und römisch-katholisch. Wir fanden in seiner DNA auch Spuren eines ehemaligen Handballspielers. Der Polizeicomputer scheint noch mehr defekte Schaltstellen zu haben als die ermittelnden Polizisten. Wilhelm Tell, Maloney. Kommt in Kreuzworträtseln vor. Ich weiß, ich weiß. Der Pfeil war signiert. WT. Da erlaubt sich jemand einen Scherz. Sie sollten auch mal wieder lachen, Maloney. Kennen Sie den Witz von dem Privatdetektiv, der sich selber in den Schrank sperrt, um eine Frau zu beobachten? Der ist gut. Wie ging er doch gleich wieder? Da, ein Appenzeller begegnet einem Tiroler. Nein, das ist ein anderer Witz. Das ist egal. Saukomisch, Maloney. Er blätterte in seinem Gehirn wie in einem Buch, in dem fast alle Seiten fehlten. Er fand weder die Pointe noch den Witz wieder. Mir konnte das egal sein. Ich ging essen. Das Straußensteak auf meinem Teller war ebenfalls ein Witz und auch kein besonders guter. Am Abend traf ich mich noch einmal mit meinem Klienten. Da vorne war es. Der Mann wollte sich gerade ein wenig hinsetzen. Auf den Baumstück da vorne, da zischte es und dann schrie er. Er hatte Glück. Wenn der Bolzen die Schlagader im Oberschenkel trifft, kann er verbluten. Und niemand hat nichts gesehen. Es gibt genügend Bäume und Sträucher, hinter denen sich der Täter verstecken kann. Waren Sie am Tatort, als es passierte? Zum Glück nicht. Meine Pferde sind sensibel. Wenn die so etwas mitbekommen, vergessen sie es nicht mehr. Da muss ich wieder zum Pferdeflüsterer gehen und das ist sauteuer. Den Pferdeflüsterer gibt es tatsächlich? Ja. Und wenn der nicht helfen kann, muss ich zum Pferdeschreier gehen. Und wenn das auch nichts nützt, zum Pferdemetzger. Was war das? Du meine Güte, das war ein Schuss. Da vorne, da liegt jemand. Tatsächlich wand sich wenige Meter vor uns ein Mann, der offenbar getroffen worden war. Der Kutscher sprang vom Bock und ich folgte ihm und brach mir dabei beinahe sämtliche Knochen. Als wir bei dem Mann angekommen waren, rührte es als kaum. Den kenne ich. Das ist ein Umweltschützer. Haben Sie gesehen, wer auf Sie geschossen hat? Der Bolzen steckt in seiner Brust. Soll ich ihn rausziehen? Nein, lassen Sie ihn drin und rufen Sie die Sanität. Ich habe kein Handy dabei. Die Strahlen sind schädlich für dann, die Pferde. Dann nehmen Sie meines. Und wie bedient man das? Ich glaube, er will uns etwas sagen. Werner Wächter Wädenswil. Ich glaube, er sagt Wäh. Ja, ja, und was soll das bedeuten? Woher soll ich das wissen? Sagen Sie uns, was Sie zu sagen haben. Die Sanität wird gleich hier sein. Vielleicht sollten wir auch gleich den Leichenbeschauer kommen lassen. Na, nur zu, raus damit. Werden Sie grün. Danach sagte er nichts mehr. Als die Sanitäter eintrafen, konnten sie nur noch den Tod bestätigen. Offenbar hatte der Armbrustschütze zum ersten Mal richtig zugeschlagen. Am Tatort blieb es ruhig, nicht einmal ein Lokalreporter tauchte auf. Aber natürlich war das nur eine Frage der Zeit. Ein Mord, der mit einer Armbrust verübt wurde, war eine fettere Schlagzeile als Erwürgen oder Erstechen. Mein Klient hatte seine Pferde hinter eine Baumreihe geführt, damit sich deren Trauma in Grenzen hielt. Meines wuchs mit jedem Mal, da mir ein gewisser Polizist gegenüberstand. Üble Sache, Maloney. Einen Mord mit einer Armbrust hat es in den vergangenen 500 Jahren nicht gegeben. Ihr Computer wird Ihnen sicherlich verraten, dass Wilhelm Tell vor 20 Jahren wiedergeboren wurde und gerne Mokka-Joghurt isst. Wir werden sämtliche Spuren erfassen und analysieren. Das ist ein interessanter Fall. Damit kann ich an den Kongress für außergewöhnliche Morde reisen. Dieser Kongress findet alle 5 Jahre statt. Beim letzten Mal waren wir nicht vertreten. Die Schweizer Mörder sind nicht besonders kreativ. Dafür sind die Schweizer Polizisten richtige Fantasten. Kann ich nach Hause gehen? Ich muss meinen Pferden unbedingt noch eine schöne Geschichte vorlesen. Vielleicht der kleine Prinz. Oder der große Gatsby. Pferde sind da nicht so wählerisch. Sie sind Zeuge und sie bleiben gefälligst hier. Der Tote hat etwas gesagt. Als er noch lebte. Ja, aber das sagten wir doch schon. Wählen Sie grün, hat er gesagt. Das ist eine ziemlich idiotische Aussage von einem Mann, der immerhin studiert hat. Sie wissen, wer der Mann ist. Landolt Samuel, ein fanatischer Umweltschützer. Ah, jetzt, wo Sie es sagen. Dieser Landolt setzte sich dafür ein, dass die Gegend zu einem Naturschutzgebiet erklärt wird. Das scheint ihm nicht gut bekommen zu sein. Grün, Maloney. Vielleicht heißt der Täter so. Oder vielleicht heißt er Wählen oder Sie. Menschen, die sterben, sind nicht richtig bei Verstand. Polizisten und Sterbende scheinen einiges gemeinsam zu haben. Ich habe ein Buch gelesen. Wenn ein Mensch im Sterben liegt, schüttet der Körper Hormone aus, die das Bewusstsein trüben. Deshalb sind die letzten Worte manchmal unverständlich oder idiotisch. Mein Vater rief laut Staubsauger, bevor er starb. War er Staubsaugervertreter? Nein, aber er hatte eine Hausstauballergie. Ach. Gehen wir einmal davon aus, dass uns der junge Mann eigentlich etwas ganz anderes sagen wollte. Grün könnte für eine andere Farbe stehen. Wählen für ein anderes Wort. Sie könnte für eine Frau stehen. Moment. Grün, wählen, Sie. Ich hab's, Maloney. Anstelle von grün nehmen wir blau. Wählen könnte bedeuten, sich entscheiden. Blaue entscheidet sich für Frauen. Jetzt müssen wir das nur noch entschlüsseln. Entschlüsseln. Mein Klient schielte zu den Pferden und ich auf meine Uhr. Es war höchste Zeit zu gehen. Am späteren Nachmittag rief ich die Freundin des Umweltaktivisten an. Sie lud mich zu einer Fahrt in ihrem neuen Van ein. Wenn ich aufgewühlt bin, dann muss ich Auto fahren. Und ich dachte immer, Trauer sei eine stille Angelegenheit. Ich bin nicht traurig. Ich bin wütend. Samuel und ich waren nicht mehr zusammen. Sein Umweltfimmel ging mir auf die Nerven komplett. Naja, er war zwar immer noch in mich verliebt, aber ich hatte keine Gefühle mehr für ihn. Wer könnte ihn so gehasst haben, dass er ihn tötete? Samuel war ein Fanatiker. Solche Leute ziehen andere Fanatiker an. Sehen Sie sich die Welt an. Fanatiker bekämpfen Fanatiker. Die einen sind religiös, die anderen haben einen anderen Dachschaden. Und Ihr Samuel kämpfte für die Natur. Samuel hatte eine panische Angst vor Insekten. Zecken waren sein Albtraum. Jedes Mal, wenn er auf dem Land oder im Wald war, musste ich seinen Körper nach Zecken absuchen. Und danach kontrollierte er seinen Körper stundenlang vor dem Spiegel. Ja, zu Hause hat er alles getötet, was flog und kroch. Und weshalb setzte er sich für die Umwelt ein, wenn er solche Panik vor ihr hatte? Weil er ein Idiot war. Er hatte einen neurologischen Defekt. Er vergaß zum Beispiel meinen Namen, wenn er aufgeregt war. Anfangs dachte ich, es sei ein Tick. Aber es war mehr als das. Eine richtige Störung. Er ging mir schon nach ein paar Wochen gehörig auf den Wecker. Mache ich mich mit solchen Aussagen verdächtig? Ich glaube nicht, dass Sie zur Armbrust greifen würden. Ich bin ein sinnlicher Mensch. Ich möchte spüren, wenn jemand leidet. Erwürgen wäre meine Disziplin. Manchmal juckt es mich in den Fingern. Das ist kein Grund, das Steuerrad loszulassen. Angst? Ich liebe es, wenn Menschen Angst haben. Sie drückte aufs Gaspedal und ich lächelte. Meine Knie zitterten, als ich ausstieg. Aber ich ließ mir nichts anmerken und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich übergeben. Danach fühlte ich mich besser. Gut genug, um zu meinem Klienten zu fahren. Als ich mich der Kutsche näherte, staunte ich nicht schlecht. Mein Klient vergnügte sich mit der Freundin des Toten. Ich verkroch mich im Gebüsch und trat einer Frau gehörig auf den Fuß. Können Sie nicht aufpassen? Was denn? Die Pflanzenflüsterin als Voyeurin? Ich finde das empörend. Die beiden treiben es mitten in der Natur. Das verstört die Sträucher und Pflanzen. Das ist ein Skandal. Der Anblick kopulierender Menschen ist schädlich für die Pflanzen. Die Menschen sollten sich dazu in die Häuser zurückziehen. Und was ist mit den unzähligen Ficus Benjamin, die der Tortur menschlichen Verkehrs ausgesetzt sind? Zimmerpflanzen sind degeneriert und zählen nicht. Was die beiden da oben auf der Kutsche treiben, gilt gemeinhin als die natürlichste Sache der Welt. Was glauben Sie, weshalb so viele Pflanzengattungen ausgestorben sind? Es genügt doch, wenn Sie sich an FKK-Stränden umsehen. Gibt es da noch Pflanzen? Die sterben alle weg. Die beiden sind immerhin diskret genug, dass man sie nicht hört. Das sollten ihre Pflanzen schätzen. Pflanzen hören nicht nur gut, sie sehen auch ausgezeichnet. Ah, deshalb wachsen sie immer in die Richtung, in der die nächste Satellitenschüssel zu finden ist. Pflanzen speichern alles, was sie sehen und hören. Dann wissen die Pflanzen auch, wer den Umweltschützer umgebracht hat. Sicher? Aber ihnen werden sie es nicht verraten. Die beiden scheinen sich verlustiert zu haben. Ich muss unbedingt mit den Pflanzen dort drüben reden, sonst gehen die ein. Wir verließen das Gebüsch und ich klopfte ein paar Raupen und anderes Getier von meinem Anzug. Mein Klient saß satt und zufrieden auf dem Kutschbock. Er lud mich zu einer kleinen Fahrt ein. Ich dachte, die Sache würde unnötig kompliziert, wenn ich der Polizei erklären würde, dass ich ein Verhältnis mit der Freundin des Toten habe. Unnötig kompliziert ist gut, Sie haben ein Motiv. Das wollten Sie der Polizei verheimlichen. Ach was, wir sind schon seit Monaten ein Paar und dieser Samuel Landolt war mir egal. Zudem sagte mir Bettina, dass er schon lange etwas mit einer anderen hat. Hat diese andere auch einen Namen? Ach, auch so eine Umweltziege. Sie müssten eigentlich auch ein Umweltschützer sein. Schließlich leben Sie von der schönen Landschaft. Ich möchte, dass Touristen hierher kommen und Geld ausgeben. Umweltschutz ist okay, aber Fanatiker sind mir zuwider. Ich glaube, der galt entweder Ihnen oder mir. Oder meinen Pferden. Sehen Sie? Der Bolzen steckt im Holz. So tun Sie doch etwas. Ich schaute mich um, konnte aber weder Wilhelm Tell noch sonst eine Armbrust entdecken. Mein Klient schaute stur geradeaus und die Pferde trabten weiter, als wäre nichts geschehen. Wir verzichteten darauf, die Polizei zu verständigen. Mein Klient erkundigte sich telefonisch nach einer armbrustsicheren Weste und erntete dafür reichlich Kopfschütteln bei den Fachhändlern. Ich stieg von der Kutsche und streifte durch die Gegend, bis ich fündig wurde. Ja. Ich wusste, dass Sie es sind. Wenn Sie in der Nähe sind, vibriert die Erde ganz anders, als wenn zum Beispiel eine Frau in der Nähe ist. Sie spüren, wenn eine bestimmte Person in der Nähe ist. Aber sicher. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl für alles, was sich bewegt. Ich liege manchmal mehrere Stunden hier. Das ist gut gegen Arthritis. Ich dachte gegen Rheuma. Dagegen auch. Und gegen Blutergüsse. Die Menschen sollten sich jeden Tag mindestens 2 Stunden flach auf die Erde legen. Das könnte unser Gesundheitssystem retten. Nicht, wenn sich die Leute flach auf die Hauptstraße legen. Sehen Sie, die Leute kommen hierher und anstatt sich hinzulegen, rennen sie wie die Idioten herum. Das ist ungesund. Tiere rennen auch nicht einfach herum, schon gar nicht mit einer Stoppuhr. Haben Sie vorhin noch jemanden gespürt? Die Kutsche. Und da war noch etwas. Männlich oder weiblich? Eine Frau. Schätzungsweise Mitte 30, gut aussehend, feurig. Und das haben Sie alles gespürt? Nein. Ich habe die Frau gesehen. Sie fährt einen Geländewagen, sieht gut aus. Wagen oder Frau? Beides. Aber in meinem Alter liegt nur noch der Geländewagen in Reichweite. Trug die Frau eine Armbrust bei sich? Nein, das hätte ich gesehen. Suchen Sie nach dem Wahnsinnigen, der hier mit einer Armbrust Umweltschützer tötet? Der Mann kann unmöglich von hier sein, sonst wüsste er, dass diese Leute alle früher oder später den Zecken zum Opfer fallen. Ich bin geimpft und ich bin alt. Da wagt sich keine Zecke mehr an meine Haut. Sie haben übrigens etwas an Ihrer Hand. Sind Sie geimpft? Ich schüttelte meine rechte Hand und tatsächlich fiel ein unansehnliches Viech zu Boden. Es war eine Raupe. In einem Geschäft kaufte ich mir Lederhandschuhe, dann besuchte ich Frau Wüthrich. Ich soll mit einer Armbrust Leute erschießen? Warum eigentlich nicht? Sie töteten den Naturschützer, weil sie ihn loswerden wollten. Dann schießen sie auf die Kutsche ihres neuen Liebhabers, um den Verdacht von sich abzulenken. Als gute Schützin treffen sie natürlich nur das Holz. Absichtlich. Das kauft Ihnen keine Zeitung ab, nicht einmal eine bescheuerte. Ich besitze keine Armbrust. Und wenn ich einen Mann loswerden möchte, habe ich andere Methoden. Ich schreie ihn an, bis er so klein wird wie ein Mäuschen. und dann kicke ich ihn weg. Sie scheinen ja ein Ausbund an Liebenswürdigkeit zu sein. Die Männer scheinen das zu mögen. Tatsächlich aber finde ich mich persönlich unausstehlich. Ich möchte nicht mit mir verheiratet sein. Aber wer will das schon? Ja, deshalb suchen wir nach einem unausstehlichen Gegenüber, um von unserer eigenen Unausstehlichkeit abzulenken. Sie machen sich richtig Gedanken. Ich kann sogar lesen und schreiben. Sie verblüffen mich immer mehr. Eigentlich sollten Sie in der Lage sein, den Mord an Ihrem Freund oder Ex-Freund aufzuklären. Tut mir leid, aber damit kann ich nicht dienen. Ich bin ganz miserabel im Mörderraten. Bei Fernsehkrimis tippe ich immer auf den Falschen. Sie waren in der Nähe des Tatortes. Sie müssen etwas gesehen haben. Tja, ich habe sogar eine ganze Menge gesehen. Die Natur ist voller Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel diese Verrückte, die glaubt, dass sie mit den Pflanzen reden könne. Sie hat mir diesen Kleber aufs Auto geklebt. Eine Frechheit. Finden Sie nicht? Sie zeigte auf den Kleber und mir ging ein Lichtlein auf. Ich fuhr ins Polizeipräsidium und versuchte, einen stadtbekannten Schwerenöter dazu zu bringen, einen Haftbefehl zu beantragen. Ich weiß nicht, Maloney. Eine Frau verhaften, nur weil sie Kleber auf Autos klebt, ist das nicht ein wenig übertrieben? Ich meine, Fußgänger, die illegal die Straße überqueren. Oder Fahrradfahrer, die auf die Straße spucken. Meinetwegen, darüber kann man reden, Maloney. Aber Kleber... Die Frau hat einen Mord begangen mit einer Armbrust. Üble Sache, Maloney. Die Spurenauswertung hat aber ergeben, dass es sich beim Täter um einen Mann handeln muss. Und er trägt einen Bart, das ist gesichert. Unser Computer hat sogar die Haarlänge des Bartes errechnet. 10,5 Zentimeter, ist das nicht toll? Vielleicht trägt die Frau einen falschen Bart, wenn sie Leute erschießt. Das behaupten Sie, wo aber sind die Beweise? Bringen Sie mir die Armbrust und ich bringe Ihnen den Haftbefehl. Jetzt aber muss ich mich umziehen. Im Rahmen unserer Aktion mehr Bürgernähe der Polizei besuchen wir heute Nachmittag einen Kindergeburtstag. Ich werde eine Uniform tragen und das Geburtstagskind verhaften. Nur so zum Spaß. Daran wird sich das Kind noch in 20 Jahren erinnern. Es hatte keinen Sinn, sich weiter mit ihm zu unterhalten. Er schwärmte vom letzten Kindergeburtstag, als die Eltern eines Kindes mit Tränengas aus dem Verkehr gezogen wurden. In einem Geschäft für seltsame elektronische Geräte kaufte ich mir ein seltsames elektronisches Gerät. Danach fuhr ich zusammen mit meinem Klienten zum Haus jener Frau, die Kleber verteilte. Wie viele Kleber möchten Sie? Ich habe über 1000. Einer würde genügen. Ich spreche gleich zusammen. Diese Weste ist unerträglich schwer. Hat der Mann Fieber? Soll ich einen Arzt rufen? Er hat kein Fieber, er trägt nur eine armbrustsichere Weste. Eine Spezialanfertigung. Hat mich an Vermögen gekostet. Hat die Polizei den Armbrustmörder noch nicht verhaftet? Dürfen wir uns ein wenig in Ihrem Haus umsehen? Ich muss mich ein bisschen hinlegen. Der Mann leidet. Er sollte einen Tee trinken. Lassen Sie ihn nur. Es wird ihm gleich besser gehen. Wo haben Sie die Armbrust versteckt? Ich? Eine Armbrust? Sie müssen sich irren. Das ist eindeutig. Der Zeiger schlägt wie verrückt aus. Das ist eine Armbrustsuchmaschine. Sie schlägt an, wenn im Umkreis von 300 Metern eine Armbrust zu finden ist. So etwas gibt es? Natürlich gibt es so etwas. Genau wie diese Weste. Darf ich mich an Ihnen festhalten? Was erlauben Sie sich? Schon gut, meine kleine Schwäche. Der Umweltschützer hat sich nicht geirrt. Er hatte nur Mühe, Ihren Namen auszusprechen, weil er so aufgeregt war, kurz bevor er starb. Er hat meinen Namen genannt? Das stimmt doch nicht. Er hat gesagt, wählen Sie grün. Und das ist exakt das, was auf diesen Klebern steht. Und? Bin ich deswegen verdächtig? Der Umweltschützer hatte angeblich ein Verhältnis mit einer anderen Umweltschützerin. Sie waren das, nicht wahr? Wir hatten kein Verhältnis. Wir haben uns geliebt. Er aber wollte wieder zurück zu seiner verrückten Freundin mit dem Geländewagen. Das stimmt. Er hat Alexa einige Male angerufen und sie gebeten, ihm noch eine Chance zu geben. Aber sie war ja schon mit mir zusammen. Da gibt es keine Alternative mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Jetzt beginnt es auch noch zu jucken. Ist er tot? Ist er nicht. Sind Sie sicher? Ich werde nicht von der Stelle weichen, bis Sie ein Geständnis abgelegt haben. Ich habe nichts zu gestehen. Jetzt nicht, morgen nicht und auch nicht in einer Woche. Sie hatte recht. Es dauerte fast einen Monat. Die Polizei war dann doch noch gekommen und hatte in ihrem Haus die Armbrust sichergestellt. Frau Gredel schwieg fortan, bis sie schließlich den Mord doch gestand. Beim ersten Schuss hatte sie nur ein wenig geübt und dann Spaß daran bekommen. Mein Klient versuchte vergeblich, seine armbrustsichere Weste weiterzuverkaufen. Er schenkte sie mir anstelle eines Honorars. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Armbrust.